Abschnitt 31 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 14. Neues Zusammentreffen mit Eskimos. Zwischen Eisbergen. Teil 1. Durch dicht gepacktes Eis fuhren wir an jenem Tage, 6. August, um Skjoldungen herum, an dessen Nordseite wir wegen der Eisverhältnisse ein gutes Stück in den Fjord hineinrudern mussten, an einem Lande entlang, das in wilder Schönheit nicht hinter dem zurückstand, was wir bisher gesehen hatten. Überall fielen die Gletscher mit ihren lotrecht abgeschnittenen Wänden, in denen sich häufig tiefe, dunkelblaue Grotten befanden, steil in das Meer ab. Es ist nicht ganz ohne Gefahr, nah an diese Eiswände heranzurudern. Es geschah auch an jenem Tage mehrmals, dass nicht weit von uns große Stücke von den Gletschern ins Meer hinabstürzten, die ein vorüberfahrendes Boot ohne Zweifel zu Staub zermalmt haben würden. Als wir, andauernd unter schlechten Eisverhältnissen, über den Akonina Pangerdlua, in Klammern Fjord, gerudert waren, vernahmen wir plötzlich in der Nähe einer Insel bei Sinigiat Narvik Rufe von Menschenstimmen und verspürten gleichzeitig einen durchdringenden Trangeruch. Wir richteten unsere Blicke dem Lande zu und sahen nun ein Zelt und viele Menschen, die sich in auffallend lebhafter Bewegung befanden. Da es kein weiterer Umweg für uns war, steuerten wir auf sie zu. Jetzt aber verwandelte sich ihre Bewegung in eine wilde Flucht. Mit allem, was man an Kostbarkeiten besaß, mit Fellen, Kleidern etc. beladen, verschwand einer nach dem anderen auf die Berge hinauf. In einer langen Linie, die sich an den Felsabsätzen hinaufschlängelte, konnten wir sie laufen sehen, was das Zeug halten wollte. Es schienen fast ausschließlich Frauen und Kinder zu sein. Zuletzt sahen wir eine Frau in die Tür des einzigen Zeltes, das wir erblicken konnten, verschwinden, aber sie kam bald darauf mit einem Bündel Felle in den Armen zurück und eilte dann, so schnell ihre Füße sie tragen konnten, den anderen nach, ins Gebirge hinauf. Mehr und mehr verschwanden sie zwischen den Bergen, und das Letzte, was wir sahen, waren einige Frauen, die auf einem Felsenkamm neugierig stehen blieben und uns nachschauten. Wir ruderten indessen auf das Zelt zu. Das einzige lebende Wesen aber, was wir dort erblickten, war ein Hund, der vor der Zelttür lag und merkwürdigerweise nicht heulte. Obwohl wir nichts mit diesen Menschen zu schaffen hatten, so war es uns doch ärgerlich, dass wir so fortreisen sollten, ohne sie von unseren friedlichen Absichten überzeugt zu haben. Wir machten ihnen Zeichen zu, wir riefen die wenigen grönländischen Worte, die wir kannten, aber alles war vergebens. Sie standen regungslos da und glotzten uns an. Endlich schien eine der Frauen unseren einladenden Winken nicht länger widerstehen zu können. Sie näherte sich langsam und bedächtig, eine zweite folgte ihr in einiger Entfernung. Allmählich kamen wir uns so nahe, dass wir das Sprechen hören konnten, was uns ja nicht viel nützen konnte, da wir ihnen nur wenig zu sagen hatten, aber jedenfalls konnten sie doch unsere freundlichen Gesichter und unsere beruhigenden Mienen und Gebärden erkennen. Wir zeigten ihnen einige Blechdosen, die wir ihnen schenken wollten. Dies schien ihnen freilich sehr verlockend. Sie setzten äußerst verlegene Gesichter auf, die übrigens nicht so aussahen, dass sie ihrer Schönheit wegen hätten besorgt zu sein brauchen. Da zeigte sich plötzlich ein Mann auf der Bildfläche. Und nun bekamen sie Mut. Sie begaben sich beinahe ganz an den Strand hinab und blieben hier stehen, während wir in unseren Böten lagen. Wir sahen einander an, während sie mit dem Manne als Vorsänger ihr gewöhnliches Verwunderungsgebrüll anstimmten. Der Mann sah übrigens aus wie ein wütender Ochse, während er so dastand, obwohl er im Innern gewiss die friedlichsten Gedanken hegte. Er trug auf dem Oberkörper einen Anorak von Baumwollenzeug, und auf dem Kopf hatte er eine Kajakmütze von der gewöhnlichen breiten flachen Form aus einem Tonnenreifen mit darüber gespanntem Baumwollstoff bestehend, mit einem rot und weißen Kreuz verziert. Alles unverkennbare Beweise von Verbindung mit den westgrönländischen Handelsplätzen. Wir näherten uns allmählich dem Strande. Einer von uns sprang ans Land, aber wie von einer Tarantel gestochen, fuhren die Eskimos zurück, um doch einen Zwischenraum von einigen Schritten zwischen sich und uns zu schaffen. Als sie sahen, dass wir auch jetzt keine Zeichen zu feindlichen Tendenzen machten, gewannen sie wieder Mut und näherten sich uns. Als wir ihnen gar das großartige Geschenk einer Blechdose machten, war das gute Verhältnis besiegelt und ihre Gesichter glänzten vor Freude und Verwunderung über diese freigebigen Menschen. Allmählich gesellten sich mehrere Eskimos zu uns. Es schien, als wenn die Männer in ihren Kajaks auf dem Wasser gewesen und durch das Geschrei der Frauen herbeigelockt seien. Allen wurde die kostbare Gabe gezeigt und hinzugefügt, dass wir durchaus friedliche Individuen seien. Die merkwürdigste Erscheinung war ein kleiner, buckeliger Zwerg mit einem angenehmen, ältlichen Gesicht. Er zeichnete sich übrigens durch einen ungewöhnlich guten Anzug aus. Wir vertauten unsere Böte und machten einen Spaziergang ans Land. Wie staunten wir jedoch, als wir hinter dem einen Zelt ein ganzes Zeltlager fanden, das durch eine kleine Höhe unseren Blicken entzogen gewesen war. Unser Staunen wuchs, als wir einen Dannebrog von einer kleinen Stange wehen sahen, die neben dem einen Zelt aufgepflanzt war. Diese Flagge musste einer von ihnen wahrscheinlich vor einigen Jahren von Kapitän Holm bekommen haben, denn er berichtet, dass er einigen Eskimos Flaggen geschenkt habe. Merkwürdig war es, dass sie sich so vor uns fürchteten, obwohl sie also früher mit Europäern in Berührung gekommen sein mussten. Wir mussten wohl sehr unheimlich ausgesehen haben, als wir so in unseren eigenen Böten und ganz allein angerudert kamen, während Kapitän Holm Böte wie die ihren mit einer Eskimo-Besatzung hatte. Unmöglich ist es auch nicht, dass die Sagen, die von der Westküste zu ihnen gedrungen sind und welche erzählen, wie ihre Vorfahren Kaftlunaka, das heißt die Europäer, vernichtet haben, sie mit der Furcht erfüllten, dass die Besiegten eines Tages in Schiffen über das Meer heranziehen und Rache nehmen würden. In einer kleinen Bucht unterhalb des Lagers lag ein Frauenboot, das offenbar ins Wasser herabgelassen war, um zur Flucht bereit zu sein. Da ich gern gedörrtes Seehundsfleisch probieren wollte und außerdem dachte, dass es möglicherweise praktisch sein könne, unseren Proviant ein wenig zu ergänzen, fragte ich vermittelst eines grönländischen Wortes, das ich in meinem Wörterbuch gefunden hatte, danach. Wie gewöhnlich wollte es mir jedoch nicht gelingen, mich verständlich zu machen. Als ich aber hinging und ein Stück Fleisch anfasste, das vor einem der Zelte zum Trocknen hing, verstanden sie mich sofort und kamen mit einigen Rippenstücken herbei. Hierfür gab ich ihnen eine große Stopfnadel. Als sie diese kolossale Bezahlung erblickten, kamen sie mit einem großen Stück Fleisch nach dem anderen herbei, um mehr Nadeln zu bekommen. Wir erhielten jeder unsere Geschenke an Seehundsfleisch, wofür wir ihnen außer den Nadeln noch einige leere Blechdosen gaben. Nur Ravna wollte keine Geschenke annehmen und war trotz aller Überredungen nicht dazu zu bewegen. Später erfuhr ich, dass er der Ansicht gewesen sei, die armen Menschen würden wohl selber Verwendung für ihr Fleisch haben und eine Nähnadel sei doch eine zu geringe Bezahlung. Diese Begegnung mit den Eskimos schildert Balto folgendermaßen. Als wir über eine Fjordmündung gerudert waren, rochen wir wieder den Geruch von ranzigem Seehundsfett. Aber die Heiden hatten uns gesehen und mit Frauen und Kindern die Flucht ins Gebirge ergriffen, weit fort von den Zelten. Als wir in die Bucht kamen, wo die Zelte standen, machten wir Halt und sahen diesen Ärmsten nach, die die Flucht ergriffen. Dann rief Nansen ihnen zu, »Nu gut, Pitiagak«, was dasselbe ist wie »Wir sind Freunde«, in Klammern furchtbar verkehrtes Grönländisch. Aber sie kehrten sich nicht daran, sondern winkten uns mit der Hand zu, als wollten sie sagen, »Zieht fort, zieht fort!« Da kamen zwei Männer hinter einem Berg hervor, sie kamen an den Strand herab und als sie sich näherten, brüllten sie wie alle anderen Heiden ihr »Jö, jö, jö!« Der eine Mann sah aus, als wenn er nicht höher als ein Meter sei. Dann landeten wir und baten um etwas gedörrtes Fleisch, das wir vor ihren Zelten hängen sahen, denn wir hatten in Kapitän Holmes Buch gelesen, dass gedörrtes Seehundsfleisch sehr gut zu essen sei. Wir gaben ihnen einige Nadeln für das Fleisch und zogen dann weiter. Wie Balto berichtet, stiegen wir bald wieder in unsere Böte und waren noch nicht weit gekommen, als einige der Männer uns in ihren Kajaks folgten. Große Stücke gedörrten Seehundfleisches mit sich schleppend, das sie uns gegen Nadeln vertauschen wollten. Als wir in die Böte stiegen, sahen wir in weiter Ferne den oben erwähnten Zwerg, ein großes Stück Fleisch herbeischleppen. Auch er wollte seinen Anteil haben, aber er erreichte uns nicht mehr. Nicht wenig staunten wir, als wir eine Weile später einen kleinen Kerl in einem Kajak weit hinten in unserem Kielwasser heranrudern sahen und in ihm den Zwerg erkannten, der unleugbar eine höchst komische Figur abgab, wie er so mit seinem krummen Rücken aus der Öffnung des Kajaks hervorragte. Er strengte sich scheinbar sehr an, um uns wieder einzuholen. Wir sollten sein Fleisch haben. Aber trotz aller seiner Bemühungen erreichte er uns doch nicht und musste sein Vorhaben schließlich aufgeben. Der Ärmste. Je nördlicher wir kamen, desto mehr Kajakmännern begegneten wir. Sie gaben uns alle das Geleit und waren alle äußerst freundlich und mitteilsam. Schließlich hatten wir eine Eskorte von 7 Mann um uns versammelt, die uns an allen Seiten umkreisten und die größte Verwunderung über uns und unsere Böte an den Tag legten. Als sie uns eine lange Strecke begleitet hatten und es zu dunkeln begann, verminderten sie einer nach dem anderen die Schnelligkeit ihrer Fahrt und lagen dann noch eine Weile still, um uns nachzusehen, ehe sie den Heimweg antraten. Gerade als uns die letzten 4 verlassen hatten und noch still lagen, erblickte ich einen Seehund auf einer Eisscholle. Obwohl das frische Fleisch ein großer Leckerbissen für uns gewesen wäre, konnte ich es nicht unterlassen, den 4 Kajaks zuzuwinken, denn wir hatten alle die größte Lust zu sehen, wie die Eskimos auf Seehundsjagd gingen. Sie kamen sofort zu uns, konnten aber gar nicht begreifen, was wir wollten, denn von ihren niedrigen Kajaks aus konnten sie den Seehund nicht auf dem Eise sehen. Ich zeigte auf das Tier, sie spähten und spähten, bis sie seiner plötzlich ansichtig wurden, und nun kam Bewegung in die Kajaks. Die Ruder arbeiteten unverdrossen, während sich die Eskimos vornüberbeugten, um unbemerkt im Schutze des Eises vorwärts zu kommen. 2 von ihnen gewannen einen Vorsprung vor den anderen und kamen in fliegender Eile näher und näher. Jetzt fing der Seehund jedoch an, unruhig zu werden, aber jedes Mal, wenn er den Kopf erhob und in der Richtung nach ihnen blickte, lagen sie still, ohne auch nur ein Glied zu rühren, bis er sich wieder beruhigt hatte. Dann ruderten sie abermals kräftig darauf los, lagen dann wieder still und so weiter. Auf diese Weise kamen sie so nahe an ihre Beute heran, dass wir jeden Augenblick erwarteten, sie würden die Harpune auswerfen. Da springt der Seehund plötzlich ins Wasser. Sie lagen nun eine Weile still, zum Wurf bereit, für den Fall, dass er sich wieder zeigen würde. Aber kein Seehund erscheint, und sie zogen niedergeschlagen heimwärts, während wir, ein wenig ärgerlich, unseren Weg gen Norden in gutem Fahrwasser fortsetzten. Wir übernachteten auf einer kleinen Insel an einer Bucht an der Ostseite einer größeren Insel, in Klammern 63 Grad 20 Minuten nördlicher Breite, 49 Grad westlicher Länge. Diese ist aus früheren Zeiten dadurch bekannt, dass Gra dort auf der Westseite bei Imasiwiki im Jahre 1829 bis 30 überwinterte. Am nächsten Tage, in Klammern den 7. August, traten uns abermals schlimme Eishindernisse in den Weg. Wir kämpften uns aber mutig hindurch und gelangten noch am selben Tage weiter nördlich an offeneres Fahrwasser. Bis dahin hatten wir uns ganz vorzüglich aus Holmes und Gades Karten über die Küste orientieren können, hier aber verloren wir den Faden. Es schienen hier viele kleinere und größere Inseln und Fjorde zu sein, die entweder falsch oder auch gar nicht auf der Karte angegeben waren. Schließlich wurde die Sache so bunt, dass ich mich entschloss, nach meinem eigenen Kopf zu gehen. Und das half. Wie es sich mit der Karte auf dieser Strecke von Safsivik bis zum Kap Mösting verhielt, war mir ein Rätsel, bis ich später von Holm erfuhr, dass er nicht dazu gekommen war, diesen Teil in der kurzen Zeit, die ihm zu Gebote stand, zu vermessen. Er habe deswegen Gras Karte benutzen müssen, in der Voraussetzung, dass sie zuverlässig sei, da er die Gegend von seinem Winteraufenthalt her doch gründlich kennen sollte. Die nördliche Küste war sehr reich an Seevögeln. Da waren unter anderem mehrere Vogelberge und wir schossen an Blaumöwen, in Klammern Larus glaucus, und Grülllummen, in Klammern Uria grülle, was uns in den Weg kam. Wir krochen auf einen Felsen hinauf, wo Unmengen von Lummenjungen nisteten, um auf Junge zu fahnden. Aber unsere Beute beschränkte sich auf 2. In der Regel legen die Grülllummen ihre Eier an ganz unzugängliche Orte, so dass unbeflügelte Wesen nur mit der größten Lebensgefahr dahin gelangen können. Die jungen Grülllummen sind übrigens sehr fett und schmecken ganz delikat. Als wir vor einem Vogelberg auf der Nordseite von Kap Moltke lagen und auf Blaumöwen und Grülllummen schossen, vernahmen wir plötzlich ein Sausen in der Luft und sahen eine Schar Eidergänse an uns vorüberfliegen. Wir hatten gerade noch Zeit genug, in die Böte zu springen, zu den Büchsen zu greifen und ihnen einen Schuss nachzusenden, auf welchen 2 Vögel fielen. Es war dies das erste Mal, dass wir Eidergänse an der Küste erblickten. Als es bereits dunkelte, zog abermals ein Schwarm über uns hinweg nach Norden zu. Ich hörte Sverdrup im Boote hinter mir, »Gebt Acht!« rufen und vernahm auch das Sausen ihres Flügelschlags, doch war es zu dunkel, um zu schießen. Ich konnte nur gegen den dunklen Hintergrund, den das Land bildete, unterscheiden, dass sich etwas bewegte. Indessen gelangen wir immer nördlicher und die Angst der Lappen wird mit jedem Tage sichtbarer und gibt sich in immer lauteren Tönen zu erkennen. Balto, der das Wort führt, hat mir mehrmals anvertraut, dass sie ruhiger geworden seien, seit wir den Eskimos begegnet waren und gesehen hatten, dass dies gutartige Geschöpfe sind, die keine Menschen fressen, wie man sich in Finnmarken erzählt habe, und dass man im Notfall bei ihnen überwintern kann. Seit wir aber, ihrer Ansicht nach, die letzten Eskimos verlassen hatten und noch immer in nördlicher Richtung weiterzogen, waren sie ängstlich geworden, klagten über die schwere Arbeit, die karge Kost, jammerten, dass wir uns so weit vom Kap Favel entfernten und doch keine Stelle fanden, wo wir auf das Eis gehen konnten. Ich tröstete ihn stets damit, dass das Land höher hinauf, bei Umivik oder nördlich davon, besser sei. Er müsse das ja selber gesehen haben, als er im Eise trieb. Aber er hatte nichts gesehen, und schließlich wurden seine Klagen so laut, dass mir die Sache überward und ich ihm, statt ihn zu trösten, eine tüchtige Portion Schelte für seine elende Feigheit zukommen ließ. Da aber brach das Unwetter los. Er wollte mir nur lieber gleich sagen, was er in diesen Tagen alles in sich hineingefressen habe. In Christiana habe ich ihm versprochen, dass sie jeden Tag Kaffee haben sollten und dass sie so viel zu essen bekommen würden, wie sie nur wollten. Aber in all diesen 3 Wochen hätten sie nur ein einziges Mal Kaffee bekommen, und wie sah es mit dem Essen aus? Sie erhielten eine elende Portion ausgeteilt, die sie noch dazu auslosen müssten. Er wollte es mir nur verraten, dass keiner von ihnen allen auch nur ein einziges Mal satt geworden sei, seit sie an die Küste gekommen waren. Hungern müssten sie und würden obendrein wie die Hunde behandelt. Es werde mit ihnen herumkommandiert, sie müssten den ganzen Tag, vom frühen Morgen bis zum späten Abend arbeiten, schlimmer als die Tiere. Nein, das wäre nicht zum Aushalten. Er für seinen Teil würde gern viele 1000 Kronen bezahlen, wenn er wieder in der Heimat sein könne. Ich erwiderte ihm, Kaffee hätten sie nicht bekommen, weil ihnen einerseits nichts versprochen wäre und weil wir andererseits keine Zeit zum Kochen gehabt hätten. Ferner stellte ich ihm vor, was daraus werden würden, wenn wir alle nach Herzenslust essen wollten, dann würden unsere Vorräte wohl ungefähr bis zur Mitte von Grönland ausreichen, und dann sei es sicher zu spät, das Geschehene zu bereuen. Wir müssten redlich teilen wie Brüder, und was das Kommandieren anbeträfe, so müsse er doch wohl einsehen können, dass auf einer solchen Expedition nur ein einziger Wille herrschen könne. Nein, er könnte nichts einsehen. Er war und blieb untröstlich, dass ihn das Schicksal mit Menschen zusammengeführt habe, die so fremde Sitten und Gebräuche hätten, wie er sich ausdrückte. Was sich hier geltend machte, waren die nomadischen Gewohnheiten der Lappen und ihre Unfähigkeit, sich unterzuordnen, und dies kam trotz Baltos liebenswürdigen Charakter wieder und wieder, worüber man sich ja nicht wundern kann. Aber je länger wir zusammen waren, desto weniger blieb davon zurück. Es lässt sich übrigens nicht leugnen, dass es niederdrückend war, gleich im Anfang auf so schwere Arbeit zu stoßen, wie wir sie an der Ostküste hatten, und von so kärglichen Rationen gedörrter Lebensmittel leben zu müssen. Unsere Mägen waren daran gewöhnt, gefüllt zu werden, und konnten sich schwer in diese zwar kräftige, aber wenig umfangreiche Kost finden. Mit der Zeit gewöhnten wir uns daran, und dann ging es besser. Es war das Bewusstsein, dass es genug war, was uns half, sagte Christiansen, als er später in der Heimat gefragt wurde, ob er unterwegs satt geworden sei. Nein, satt sei er niemals gewesen. Das müsse aber doch ein unangenehmes Gefühl sein. Ach ja, besonders am Anfang, als wir nicht daran gewöhnt waren. Aber dann versicherte uns Nansen, dass das Essen, das wir bekämen, ausreichend sei. Und das half uns. Und wie Sie sehen können, hatte er vollständig recht. Ende von Abschnitt 31, gelesen von Jessi Dessa-Rosslom, September 24.